hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Politik! Beim G7-Gipfel ist oberstes Gebot, dass man Russland mit neuen Sanktionen droht. Dabei sollen diese eigentlich schärfer sein, sind aber eher klein, eben nur Blendereien. Sanktionen! Sanktionen! Zins bringt Barer in Bedrängnis. Es fällt ein Zins ins Nirgendwo. Und Uli Hoeneß ist tatsächlich im Gefängnis. Kommt schon, Bayern, schließt das Tor. Die Sunday Times! Die Sunday Times! Hat den Beweis! Hat den Beweis! Dass die WM in Katar erkauft wurde. Blatt doch auf! Die Korruption, die geht weiter. Der Sultan hat Geld. Der Sultan hat Geld für die ganze Welt. Spaß. Einfach SWR 3.